herzlich willkommen zum Uncast Episode 339 Wettrennen. Kurz und knackiger Titel diesmal, ja. Mal sehen, ob der Uncast diesmal auch kurz und knackig wird, ja. Viele News gab's diesmal, natürlich, ja. Warum wohl CES? Ja, da gab's ein paar interessante Geschichten. Thema wird heute sein, Internet of Things, ja, und wie die Firmen das schon wieder vermasseln und Google hat Probleme mit Google Home. Wow, höre ich nicht gerne. Und die Community-Sachen fallen diesmal aus, ja. Nix, gar nix. Tja, Pech gehabt. Und die App der Woche, halte ich noch ein bisschen hin. Es wird wieder ein Spiel sein, ja. Also für all die jetzt sagen, oh, App der Woche, da brauche ich jetzt das ganze Zeug nicht zu hören. Nein. Gut, CES und das Internet of Things, ja. Ich habe hier gerade einen Schreibfehler gesehen, das muss ich natürlich gleich korrigieren. arbeiten die Hersteller wieder am Kunden vorbei? Es sieht fast so aus. Wenn man nämlich mal guckt, was auf der CES vorgestellt wurde, dann sind es mal wieder zwei Kategorien. Einmal Spielereien für die Freaks, ja, so wie mich, ja, aber zu Preisen, die eben dann dieser Unnütz-Aspekt dann in den Vordergrund rückt, ja. Und zweitens, die Sachen, die keiner braucht. Ja, die so unnütz sind, dass selbst die Freaks da schauen und sagen, oh Gott, ja, muss ich das jetzt wirklich haben? Ja. Es ist leider dramatisch seit Jahren, wie die Firmen versuchen, händeringend diese Aufmerksamkeit auf diese Dinge zu lenken. Ich weiß gar nicht, warum da die nicht einfach mal aufwachen und wirklich nützliche Sachen, ja, hinbekommen, was das betrifft. Aber ich denke, ich weiß, wo das Problem ist insgesamt. Die Hersteller sind oft eben unterschiedlich. Das heißt, wenn ich zum Beispiel meine Nespresso-Maschine von De'Longhi hab, ja, und LG will mir jetzt ein Smart-Home-System verkaufen, dann wird die Anbindung eben schlecht sein. Ja. Jeder macht also sein eigenes Süppchen. Jetzt könnte man meinen, dass Firmen wie Samsung, LG und diese Firmen, die Multikonzerne, die eben mehr haben, also LG hat auch Waschmaschinen, Samsung hat Waschmaschinen, die haben Küchengeräte, alles. Ja. Warum klappt das trotzdem nicht? Stichwort Divisionen. Ja. Einzelne Unternehmensbereiche, die nicht richtig zusammenarbeiten. Beispielsweise war das bei Sony früher und ist bei Sony immer noch ein großes Problem. Der größte Skandal war meiner Meinung nach, als die PS2 herauskam, wurde die DVD-Ausgabe verstümmelt. Man kann sich noch erinnern, bei den ersten Modellen, beziehungsweise bei der ersten Baureihe komplett, konnte man nur mit einem, also mit grünem Bild sozusagen DVD schauen. Ja. Und man hatte beim RGB-Signal einfach, ich glaube, das Blaue, das Rot nicht durchgeschalten, ja, so dass man die Ausgabe per RGB, also per SCART, ja, nur verstümmelt sehen konnte. In komplett Falschfarben, weil die DVD-Division, die DVD-Player herstellen bei Sony, gesagt haben, nee, das geht nicht. Da macht ja diese Division für Videospiele, macht unsere Division Konkurrenz. Wer kauft denn dann noch einen DVD-Player, wenn die Leute eine Playstation haben, mit der man auch DVD abspielen kann? Es hat sich bei Sony dann zwar gebessert, aber es ist bezeichnend dafür, wie intern in den Firmen Kämpfe gegeneinander geführt werden. Und das ist leider bei vielen Firmen ein großes Problem, das hat schon zu richtigen Pleiten geführt von großen Firmen, weil die einfach gegenseitig sich Konkurrenz innerhalb der Firma gemacht haben. Das wäre zumindest mal eine Erklärung für diese haarsträubenden Versuche, die völlig am Kunden vorbeigehen, ja, was momentan gemacht wird. LG beispielsweise reitet jetzt auf der CES schon wiederum auf diesem Smart-Kühlschrank. Wie lange gibt's diese Vision schon, ja, dass man zuerst was das Internetpanel am Kühlschrank, damit man im Kühlschrank im Internet surfen kann, ja? Dann hat man sich überlegt, wäre das nicht schön, wenn der Kühlschrank wüsste, was im Kühlschrank drin ist? Ja, das geht nur so einfach nicht. Dann müsste ja jeder Artikel, der reingelegt wird, eingescannt werden. Auch beim Rausnehmen müsste er eingescannt werden. Das geht nicht. Vor allem bei Produkten, die gar keinen Barcode haben, beispielsweise. Ja, frische Produkte beispielsweise. Genau dasselbe hat man dann überlegt mit RFID-Chips. Da muss man ja nichts mehr scannen. Tja, nur dumm. Da muss ja jedes Produkt einen RFID-Chip haben, also noch unwahrscheinlicher. Dann haben die sich in ihren Wahnvorstellungen anscheinend ausgemalt, dass die Leute, bevor sie Sachen in den Kühlschrank legen, ja, das in mit RFID-Codes versehen, ja, also Chips, ja, damit dann der Kühlschrank das erkennen kann. Die beste Idee war dann noch so eine Box, ja, wo man Sachen hineinlegen kann, die eben einen Code hat und die kann man dann leichter erkennen, ja, scannen sozusagen. Aber selbst das ist natürlich irgendwo für den normalen Benutzer hanebüchen, ja. Also wenn ich das jemand vorschlagen würde, so auf dem Massenmarkt, der würde sich die Augen reiben und denken, was, in welchem Universum bist du zu Hause? Ja, also es ist vollkommen absurd, dass es die Leute machen werden. Ja. Und jetzt hier wird in dem Kühlschrank, ja, das Amazon Alexa direkt eingebunden sein. Ja. Und damit wird es dann halt möglich sein, mit dem Kühlschrank zum Beispiel zu sprechen und eben da Anweisungen zu bekommen in der Küche, ja, ist es besonders nützlich. Die Idee ist eigentlich gut, nur warum man das in den Kühlschrank einbauen soll, das ist genau wieder sowas wie mit dem Internetpanel im Kühlschrank. Das ist doch absoluter Blödsinn, dann stelle ich mein Alexa-Gerät hin, dann kann ich das notfalls auch mal umstellen, ja. Den Kühlschrank ins Wohnzimmer zu stellen wird eben nicht so optimal sein, oder nicht so einfach sein. Und ich kann das einfach nicht begreifen. So einen dummen Unfug, ja, dass die Firma, anstatt dass sie sich mal auf grundsätzliche Dinge konzentrieren, ja. Was gut ist und was sich hier auch schon auf dem Markt recht gut durchgesetzt hat, sind mittlerweile Smartphone-Steuerung für Lichter. Vor allem, wenn es einen Mehrwert gibt, wie zum Beispiel bei den Philips Hue-Lampen. Ja, da kann man schöne Stimmungen erzeugen mit verschiedenen Lichtquellen an verschiedenen Positionen und das in solchen Programmen quasi festlegen, so dass man das Programm Sonnenaufgang anklickt und schon, zack, ist es so eingestellt, ja, wie die Beleuchtung wäre, ja, unten rötlich, ja, mit den gelb, hinten eher blau, blau-weiß, ja, und dann hat man einen wirklichen Nutzen davon. Es ist auch nur eine Spielerei, aber da sehe ich schon, dass es eine schöne Sache sein kann, wenn man zum Beispiel abends sich hinhockt und dann einen Sonnenuntergang emuliert, sozusagen mit diesen Philips Hue-Lampen, besonders schön. Ich habe sie nur deswegen noch nicht, weil sie eben recht teuer sind. Da sind wir eben auch beim anderen Problem. Die Preise sind zu hoch. Wenn ich mir so Regulärpreis und UI-System angucke, für 200 Euro drei RGB-Lampen und die Bridge dazu, ja, dann ist es einfach zu teuer für einen normalen Haushalt. Da darf ich auch mal ein Beispiel sagen. Da habe ich jemand zum Beispiel gesagt, du, nimm doch LED-Lampen für deine Wohnung, das sparst du jede Menge Geld. Und dann hat er gesagt, oh, gar nicht schlecht, ja. Dann will er sich diese LED-Lampen holen und sagt dann zu mir, Moment mal, diese LED-Lampen, die kosten ja 5 Euro Stück, 4,99. Das ist ja Wahnsinn. Sag ich, ja, aber das sind ja nur 4,99 und du sparst so und so viel im Monat, hab das ausgerechnet, ja. Und sagte, ja, aber diese 50 Watt Halogenlampen, ja, statt 5 Watt von diesen also LED-Lampen, ja, die kosten aber nur 99 Cent. Und ja, deswegen hat der Mensch diese Lampen nicht gekauft. Nicht gekauft. Lieber mehr Geld über das Jahr über verplempern, ja, als eben einmal was investieren. Ja. Und ich meine, es waren 5 Euro. Wie soll ich so jemand zum Beispiel klar machen, dass er für ein Philips Hue-System mit 3 Lampen 199 Euro zahlen soll? Der schmeißt mich raus. Ja, das geht einfach nicht. Und das ist ein Riesenproblem eben. Aber die Nützlichkeit ist wichtiger, meiner Meinung nach, denn es gibt immer mehr Leute, die trotz dem großen Preis, dem hohen Preis eben dann doch sich dazu durchringen, weil sie eben Produkte sehen, die Nutzen bringen. Viel zu wenig beachtet wird zum Beispiel das simple Ein- und Ausschalten von Steckdosen berücksichtigt. Ein simples Gerät. Vimo hat zum Glück sowas gezeigt auf der CES jetzt. Gibt es ja auch schon von verschiedenen anderen Herstellern. Ich glaube auch Osram bietet sowas an. Kann ich mich aber jetzt nicht festlegen da. Ja? Wo man einzelne Steckdosen einfach schalten kann per Wi-Fi, also per App. Damit sind auch viele Sachen möglich, die eben ansonsten vielleicht nicht ganz so komfortabel wären, ja, und so weiter. Beispielsweise ein gutes Ding ist, das sind so Sachen da, das, wenn man das richtig vermarktet, ja, könnte man da die Leute auch auf Ideen bringen. Beispielsweise, ich habe eine Steckdosenleiste, wo meine gesamten Ladegeräte dran sind für die Smartphones, Tablets und andere elektronische Geräte, die eben aufgeladen werden über Nacht. Ja. Da hängen manchmal bis zu 5-6 Geräte dran. Ja. Da muss ich das abends vom Schlafengehen einschalten. Ja. Und dann sitzen die da dran. Und dann sind diese Geräte an. Nach ein paar Stunden sind die alle vollgeladen. Aber die Steckdosenleiste bleibt weiter an. Und ihr glaubt nicht, wie viel Blindleistung da verbraucht wird. Ja, ist unglaublich. Also das sind im Jahr schon etliche Euro. Ja, dann könnte man das durchaus mit so einem Automatikschalter, ja, eben beispielsweise so schalten, so programmieren, dass wenn keine nennenswerte Belastung mehr an den Steckdosen anliegt, dass der dann sich automatisch ausschaltet. Eigentlich eine ganz simple Leistung. Ja. Zweites Beispiel. Waschmaschine. Nicht jeder hat die Waschmaschine immer direkt in der Nähe, hört also nicht immer, wenn die fertig ist. Ja. Vor allem bei den ganz leisen Maschinen hört man das nicht mehr so richtig. Ein Alarmsignal wäre gut. So, jetzt ist es unwahrscheinlich, dass sich jemand eine Waschmaschine neu kauft, weil er eben Smart Home Programme nutzen will oder weil er eine Benachrichtigung haben will, wenn die Waschmaschine fertig ist, ja, auf dem Smartphone. Huhu, ich bin fertig, ich kann jetzt ausgeräumt werden. Ja, nein, diese Maschinen sind unwahrscheinlich teuer, die das können, ja, und man kauft sich deswegen keine neue Maschine. Jedenfalls ich nicht. Ja. Und viele offenbar auch nicht, denn diese Maschinen sind nicht nennenswert vertreten. Lösung, wiederum ein kleiner elektronischer Schalter, ein Zwischenstecker, der mit dem Wi-Fi verbunden ist. Ja. Produktkosten vielleicht 10 Euro, ja, wenn überhaupt. Und der misst einfach die Belastung, fällt die Belastung für mehr als 10 Minuten, ja, unter die Schwellengrenze, dann wird dieser Anschluss komplett abgeschaltet und es gibt eine Benachrichtigung auf das Smartphone. So kann man das auch dann für einen Trockner nehmen und so weiter und so weiter. Das wären so vernünftige Sachen. Aber ich mache jetzt gar nicht lang rum. Ja, also ich muss es mal so sagen. Wenn ich selbst solche Ideen habe, ja, dann erwarte ich doch einfach, dass eine große Firma wie Samsung, LG und Konsorten, ja, die eben da drin sind in diesem Business, dass die was Vernünftiges hinkriegen. Vielleicht Sachen, wo ich gar nicht dran denke jetzt hier im Moment. Ja. Also Sachen, wo ich erst sag, boah, Wahnsinn, das ist ja genau das, was man braucht. Ja. Oder was ich schon immer haben wollte, ohne dass ich es vorher gewusst habe. Ja. Aber naja, ich könnte jetzt noch tausende andere Sachen machen, Türen beispielsweise. Ja, ich bin wirklich entsetzt, dass es zum Beispiel in Europa noch kein vernünftiges Türsystem gibt, wie zum Beispiel in den USA mit einem Quick-Lock-System, ja, vor allem zu vernünftigen Preisen, die auch richtig funktionieren, wo man einfach mit dem Smartphone in die Nähe kommt und dann geht die Tür auf, fertig. Ja, das ist eigentlich im Jahr 2017 sollte das keine Hexerei mehr sein. Ne? Aber nee. Ne? Und genau deswegen, weil solche Produkte fehlen und der Sinn einfach nicht vorhanden ist, hat Smart Home immer noch und Internet of Things immer noch ein schwerer Stand. Ja. Und was jetzt wieder auf der CES gezeigt wurde, das ist einfach schon fast traurig. Ne? Man hat wieder mal die Anforderungen, die Kunden stellen, einfach nicht erfüllt. Das sind simpelste Sachen, ja, die da einfach nicht richtig erfüllt werden, weil jede Firma sein eigenes Süppchen macht. Ja. Was technisch alles möglich wäre, ja, es ist nicht auszudenken. Ja. Fernseher, Smart TVs beispielsweise von Samsung, ja, oder LG, da könnte das Google Home da stehen, da könnte ich sagen, hey Google, bitte zeichne die Sendung Doctor Who auf Pro7, fertig. Und dann, das ist absolut technisch überhaupt kein Problem, das kann man machen, ja. Nur das Problem ist, die TV-Hersteller verbinden natürlich nicht die Geräte mit der Konkurrenz, ja, sondern die wollen ihren eigenen Mist machen, also muss ich doch wieder zum Schreibtisch laufen oder irgendwo hin, muss dann die Fernbedienung schnappen, dort auf den Voice-Button drücken, dann etwas reinmachen mit einer furchtbar schlechten Spracherkennung, die mich überhaupt nicht versteht, mit komisch kryptischen Befehlen, weil es ja keine AI-Assistants sind, ja, sondern irgendwelchen Kram, ja, klappt hinten und vorne nicht. Ich habe es wirklich bei meinem Samsung TV probiert, wie verrückt, ja. Aber selbst das Hinlaufen und auf Fernbedienung auf Voice drücken, das kann man vergessen. Ja, das ist doch Blödsinn. Dann kann ich es auch gleich so eintippen. Das ist mindestens genauso umständlich oder leicht dann. Ja, also furchtbar. Und das sind halt alles so Sachen. Google Home will ja das werden. Ja, um jetzt zum nächsten Thema zu kommen. Ja, so eine universelle Plattform, mit der man alles Mögliche ansteuern kann. Aber Google hat ein Problem. Und das nennt sich Alexa. Zunächst mal gleich vorneweg. Alexa ist noch nicht mal im Ansatz mit Google Home qualitativ zu vergleichen. Erstmal ist das keine AI. Zweitens, sind die Möglichkeiten viel zu stark eingeschränkt, noch wohlgemerkt, kommt gleich dazu. Drittens ist das Ganze nicht in dem Universum, sage ich mal, verankert, in dem die Leute halt auch zugange sind. Das heißt, Amazon ist Amazon. Alles, was Amazon betrifft, da könnte Amazon dann Zugang eben erhalten. Ja, an Informationen. Google ist Google. Das ist alles. Alles. Ja, der weiß, dass ich gestern, was weiß ich, nach dem Gummibärenbande gesucht habe. Ja, und vielleicht dann eben mir Vorschläge macht, so, hey, eben ist eine DVD rausgekommen. Ne? So, und, nein, ne? Also ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall weiß der dann mehr. Also kontextbezogen beispielsweise, hält Informationen bereit und so weiter und so weiter. Das ist sehr, sehr wichtig. Nur, Google Home hat ein Problem in Form von dem Alexa, weil das sich rasend schnell verbreitet. Im Moment verkaufen sich die Amazon Echos wie geschnitten Brot. Und das Problem bei Google Home ist, dass die in den USA zu wenig Werbung machen. Klar, es fehlt natürlich auch die Verkaufsplattform. Also Amazon ist ja eine riesen Verkaufsplattform. Wenn die auf der ersten Seite, wie sie das jetzt schon seit Monaten machen, das Amazon Echo, die Amazon Echo Werbung den Leuten hinknallen, dann bestellen auch mehr Leute. Die Amazon-Kunden wissen wenig von Google Home. Und solange Google eben keine massive Fernseh-Print-Werbung macht, auch außerhalb vom Internet, dann wissen die Leute, die Normalos, eigentlich nicht, was sie mit Google Home anfangen sollen. Ja, Google Home, das ist ja schon wieder was von Google. Ja. Nee, ich will kein neuer E-Mail-Adress. Oder ist das das neue Social Network? Ja, also, nee. Das ist nix und dementsprechend sind auch die Verkaufszahlen natürlich in den USA nicht ganz so stark, wenn auch gut, wie bei dem Amazon Echo. Und das allergrößte Problem ist, Google ist zu langsam international. Mittlerweile ist Amazon Echo bei uns erhältlich. Ja, der Mo, ihr kennt ihn ja sicherlich noch, ja, der hat bereits ein Echo, weil er nicht warten wollte auf Google Home. Ich habe geraten, ja, warte lieber auf Google Home, das ist besser. Aber nee, er hat sich das jetzt geholt, weil er einfach nicht mehr warten will. Er will jetzt einen Assistenten daheim haben und dann wird das einmal gekauft. Ja. Und Amazon macht auch starke Kooperationen, wie zum Beispiel jetzt mit LG. Ja. In dem Kühlschrank ist nicht Google Home eingebaut, wenn auch vollkommener Blödsinn ist, aber trotzdem, ja, es ist bezeichnend dafür. In dem Kühlschrank ist nicht Google Home eingebaut, sondern da ist das Alexa eingebaut von Amazon. Und damit werden immer mehr Geräte auch mit dem Alexa kompatibel. Ja? Also Alexa ist der Assistent, wenn auch kein AI-Assistent, aber immerhin Assistent. Und Echo ist ja das Hardware-Gerät, das es zu kaufen gibt von Amazon mit diesem Alexa drin. Und die Werbung läuft auch. Man weiß schon, was das mit dem Alexa auf sich hat. Ja, es ist in der Presse drin. Und. Und jetzt hat eben Google einen schweren Stand. Das Fatale daran ist, Google muss jetzt innerhalb kurzer Zeit massiv aufholen und das Teil auf jeden Fall international verfügbar machen, Europa besonders. Google hat keine Zeit mehr zu warten und die müssen auch massiv Werbung machen. Ich kann's nur hoffen, dass sie das kapieren. Beim Google Pixel haben sie es ja gemacht und es hat gewirkt. Google Pixel ist der absolute Verkaufsschlager, obwohl es eigentlich überteuert ist. Ja. Und das könnten die auch mit dem Google Home machen. Ich weiß, es gibt natürlich, ist einfach zu sagen, ne, eine Milliarden Kampagne zu machen für Werbung, ja, oder zumindest Millionen Kampagne zu machen für Werbung, für ein Produkt, das möglicherweise gar nicht so viel reinbringen kann in Zukunft. Ja. Aber dann ist dieses Projekt zum Scheitern verurteilt. Ja. Und ich hoffe, dass Google sich da zusammenreißt und kapiert, dass der Assistant, der Google Assistant wichtig ist, sehr wichtig. Das wird die Zukunft sein. Ich meine, sie wissen ja, dass es die Zukunft ist. Sie haben ja auf diesen Shows schon gesagt, AI first und so weiter, und die wissen, dass das die Zukunft ist. Nur, die müssen auch begreifen, dass sie die Zukunft nicht einfach nur machen können und dann erwarten, dass die Leute die annehmen. Nein, wenn die Leute hier sehen, werden mit Alexa-Werbung bombardiert, ja, dann wird die Zukunft zwar ein Assistant sein, aber der von Alexa und nicht der von Google. Und das ist das Problem, beziehungsweise der von Amazon, nicht der von Google, das ist das Problem. Ja, auch wenn dieses System vollkommen dem Google Home-System unterlegen ist, ja, spielt das für viele Leute keine Rolle. Die haben konkrete Sachen, die sie machen wollen, und wenn die funktionieren, dann ist das okay. Ja. Und die Firmen setzen auch jetzt wieder stark auf das Alexa. Immer mehr Hardware ist mit Alexa kompatibel. Beispielsweise konnte man sagen bei Google Home mit den Philips Hue Lampen kompatibel, Wahnsinn, ja. Kurz darauf waren sie auch mit dem Alexa kompatibel, noch bevor es überhaupt bei uns existiert, ja. Das heißt, ich kann jetzt mit dem Alexa System auch die Philips Hue Lampen steuern. Ja, vielleicht nicht so umfangreich, das heißt mit Farbansage und so weiter, aber trotzdem, das wird noch kommen, denke ich. Jetzt das mit dem LG ist genauso. Was ist mit den Fernsehern, die da kommen in Zukunft, ja? Und. Und klar, zum Beispiel hier der Google Assistant, ja, und da habe ich schon bei der ersten News-Nachricht, ja, der Google Assistant kommt auf Android TV. Das ist ja super. Also die Leute mit Android TVs, ja, die bekommen jetzt einen Google Assistant. Das ist phänomenal, das ist genial. Nur das sind wie viele? Wie viele mit Android TV? Nicht nennenswert. Ja, da gibt's wahrscheinlich mehr mit einem Smart TV von Samsung. Also, ich weiß es nicht, aber das ist sinnlos, ja, für den Massenmarkt jedenfalls, ne? Weil sich Android TV auf dem Massenmarkt in der Form so nicht durchgesetzt hat. Das weiß ja auch Google. Ja? Der Chromecast, das ist das, wo sich das durchgesetzt hat, ja, aber da ist natürlich nicht möglich, das einfach so zu machen, wie jetzt zum Beispiel das Amazon ja gemacht hat mit seinem Fire TV, dort ist auch Alexa eingebaut. Und siehe da, schon haben wir ein weiteres Gerät mit Alexa. Übrigens, das Huawei Mate 9 startet ja in den USA. Ich komme gleich nochmal zu den technischen Daten, ja. Und was ist da eingebaut? Oder was wird nachgeliefert? Im Moment ist es noch nicht verfügbar, da arbeitet Amazon aber heftig dran. Das wird einen Assistenten haben mit Alexa. Also Huawei arbeitet mit Amazon und baut den Alexa-Assistenten in ihre Phones. Das ist alles, sind alles herbe Tiefschläge für Google. Und wenn sich Google nicht zusammenreißt, dann werden sie das Geschäft mit den Assistenten verlieren. Genauso wie sie es mit dem Chat-System gemacht haben. Ja. Nur heutzutage nagen die daran, dass sie damals mit dem Google Talk, Google Talk, eben sich so in die Nesseln gesetzt haben, da hat es auch nicht mehr gebracht, dass es dann zu Hangouts wurde, ja, mit weiterhin fehlenden Funktionen und weiterhin wenig Marktakzeptanz. Jetzt haben sie zwar einen besten Chat-Client auf dem Markt, ja, aber der Andrang ist verhalten, weil der Markt ist jetzt weg. Der Markt gehört zum Beispiel bei den Messengern jetzt WhatsApp und Facebook Messenger. Fertig. Da kann man nichts mehr dran machen. Ja, das sind dann nur noch Nischen-Sachen, die man dann mit neuen Messenger abdecken kann. Es sei denn, es gäbe irgendwie einen großen Paukenschlag. Aber dieser Paukenschlag bleibt aus, wenn Google nicht massivst Werbung reinknallt. Überall, wo man hört, hinschauen kann, ja, muss es heißen, das Produkt von Google, ja, zack, so muss es heißen, so macht man Werbung und nicht anders. Man kann nicht eine Meldung ins Internet setzen und sagen, ja, hier, unser super neues Produkt kann alles mögliche, wow, Wahnsinn. Das sind noch nicht mal alle Fans werden davon dann überzeugt, weil einfach nicht genug Werbung dahinter steht, ja, so ticken eben Menschen, ich schweife schon wieder aus, aber man muss überzeugt werden und zwar immer aufs Neue überzeugt werden, dass das einzig Richtige ist. So sieht's aus. Ja. Und wenn der Markt bei den Assistants Amazon gehört, wenn die das jetzt versammeln, es ist jetzt ganz knapp, hier schreibt Android Central bereits, ja, dass Amazon das nächste bedeutende OS kreiert und Google kann nicht mithalten. Und das ist äußerst bedenklich. Das heißt, hier ist Google im Moment schon im Hintertreffen und die haben eigentlich keine Zeit mehr. Die müssen jetzt loslegen und zwar heißt es erstes Quartal Google Home in Europa oder Google Assistant wird irrelevant werden. Und vor allem das Google Home wird irrelevant werden. Ja, das auf dem Smartphone, auf den Pixel-Geräten, das ist auch schön gut, das funktioniert auch wunderbar. Ja, allerdings gibt's massive Einschränkungen gegenüber zum Beispiel dem Google Home. Warum Google das gemacht hat, ich weiß es nicht. Ich kann jedenfalls hier kein Chromecast steuern. Ist auch irgendwo, finde ich, ist ein Bug, weil der sagt, ich meine, zum Beispiel sagt, stop Chromecast, dann sagt er, okay, ja, macht aber nichts. Ja, ich kann hier keine Musik aufs Chromecast schmeißen vom Smartphone aus und so weiter. Habe ich alles schon gesagt. Das geht aber mit Google Home. Warum das mit dem Assistenten im Pixel nicht funktioniert, kann ich nicht sagen. Schwerer Fehler, großer Fehler. Keine Ahnung, was da los ist bei Google. Aber so wird es nichts. Ja, und nach der ersten Euphorie mit dem Google Home, muss ich sagen, die verfliegt ziemlich schnell, wenn man es A, nicht bekommen kann und B, wenn nicht genug Werbung gemacht wird, damit möglichst viele Firmen eben Google Home unterstützen. Ja. Also ich kann es einfach nicht begreifen. Google ist wirklich die Krücke im Marketing schlechthin. Das ist wirklich die Krücke im Marketing. Also Google mit der Marketingabteilung von Apple, ja, und da würde schon gar nicht mehr diskutiert werden, wem die Welt gehört. Also von der Seite kann man vielleicht froh sein, dass die nicht so eine Werbeabteilung haben wie Apple. Um jetzt das Thema abzuschließen und zum der Hardware vom Huawei Mate 9 zu kommen. Startet jetzt in den USA. Ein 5,9 Zoll Display bietet das Ganze. Gerät für $599 und mit diesem High Silicon Kirin 960 Prozessor. Huawei macht ja seine eigenen Prozessoren und die sind eigentlich auch recht performant, da kann man nichts sagen. Ja, 4 GB RAM, 64 GB interner Speicher, 20 Megapixel Kamera vorne, 12 Megapixel Kamera, 20 Megapixel und 12 Megapixel Kamera hinten. Ist ja eine Dualkamera und 8 Megapixel Kamera vorne, 4000 mAh Akku, bei der Displaygröße ist das auch okay, und ein USB Type-C Keyboard kommt mit Android 7.0 leider und dieses EMUI oder MUI 5.0, also ja, ist leider etwas hinten dran, aber das wird sich wahrscheinlich auch nicht groß ändern. Huawei wird mit seinen Geräten immer hinten dran liegen, was die Android-Version betrifft, ganz klar. Amazon Alexa-Integration habe ich ja schon gesagt, wird allerdings erst später nachgeliefert werden. Momentan ist es noch nicht vorhanden, weil Amazon noch Feintuning vornimmt an diesem Gerät. Ja. Wie das Gerät sich dann schlägt im Real Life beziehungsweise mit den Benchmarks, muss man nochmal abwarten. Ich bin aber sehr zuversichtlich, denn der High Silicon Kirin 960 Prozessor, der dürfte also durchaus in dem Bereich Snapdragon 820, 821 liegen, also so etwa die Leistungsdaten von den momentan aktuellen Geräten. Ja. Und deswegen denke ich, ist das kein großes Problem. Mit dem Speicher 4 GB, ja, das ist ja okay noch. Und 64 GB, da hätten sie ein bisschen was drauflegen müssen. Ja. Aber vielleicht gibt es ja auch da noch ein größeres Modell dann davon. Ja. So ganz will ich das Thema Smart Home Device, also so ein Assistant, noch nicht loslassen, denn auf der CES halt hat LG auch noch einen Hub Robot gezeigt. Ja, der nennt sich tatsächlich so Hub Robot und tritt in Konkurrenz zu dem Amazon Echo und dem Google Home. Also die haben einen guten Ansatz gemacht. Die haben nämlich ein kleines Display eingebaut. Und in diesem kleinen Display kann man Emotionen sehen. Ja, durch quasi emulierte Augen. Hm. Gleichzeitig hat er auch Ohren, ja, sozusagen. Und das macht das ganze Gerät schon mal recht sympathisch. Der Hub-Robot, so wird er tatsächlich genannt, hat dann auch irgendwie mehr, baut irgendwie mehr Beziehung zu den Nutzern auf, durch seine Erscheinung halt. Ja, ich finde das gar nicht so schlecht. Was ihm wahrscheinlich dann eben auch fehlen wird, wird der AI-Assistent sein, beziehungsweise in der Qualität, wie ihn zum Beispiel Google Home hat. Aber ihr seht, auch Firmen wie LG wollen ihren Assistenten reinhauen. Ja, und man darf da keine Sekunde denken, dass es nicht möglich wäre, dass LG sowas auf die Beine stellen kann. Ja? Die sagen das als, oder die stellen das da als Your Intelligent Home Assistant. Ja, und wenn LG beispielsweise, was ich jetzt so nicht glaube, aber wenn die das machen würden und würden dann eine große Werbeaktion starten mit diesem Hub-Robot, ja, würden die vor allem in den USA und Japan, also den absoluten Renner, kreieren. Und dann ist es fast schon egal, ob der Assistant eben sowas wie Siri oder Alexa ist oder ob er tatsächlich ein echter AI-Assistent ist, also so mit echter künstlicher Intelligenz, ja. Das Problem ist, dass wir halt, dass halt Google keine Alleinstellungsmerkmale vorzuweisen hat, die sagen, das ist ein AI-Assistent, schön, aber ein normaler Benutzer kann den Unterschied nicht erkennen, weil Google immer noch nicht, das habe ich auch letztes Mal gesagt, immer noch nicht die Lernfunktion frei, voll aktiviert und ich merke keinerlei Verbesserung. Ja, es ist nichts groß hinzugekommen beim AI-Assistent von Google. Ich kann immer noch dies und das nicht machen. Ich kriege immer noch bei vielen Fragen einfach nur eine Google-Suche vorgeschlagen, ja, statt dass ich eine Antwort bekomme. Und deswegen für den Nutzer selbst, der sich mit der Materie nicht beschäftigt, für den ist es doch egal, ob das jetzt ein echter AI-Assistent ist oder ob das Ding einfach nur Fragen beantwortet. Das spielt keine Rolle. Ja. Ich meine, so schlecht ist zum Beispiel das Alexa-System auch nicht. Und dann kann man auch ein bisschen freiere Fragen stellen, sage ich mal. Das funktioniert auch. Und der Nutzer, der kann momentan so vom reinen Bedienen her eigentlich noch nicht unterscheiden, ob das ein AI ist oder nicht. Ja. Und hier, Google muss jetzt auch endlich mal belegen und auch das in die Waagschale werfen, dass das ein echter AI-Assistent ist. Weil, ich meine, man weiß es, dass es so ist, aber der Nutzer hat noch überhaupt keinen Nutzen davon. Und das ist äußerst schlecht. Tja, so sieht es also aus. Der Roboter, das nenne ich ihn jetzt einfach mal. Ja. Dann gibt es in zwei Versionen einmal den Hub-Robot und den Hub-Robot Mini. Ja. Und die werden wohl dieses Jahr dann auf den Markt kommen. Im Moment ist es noch nicht käuflich zu erwerben, wenn ich das richtig sehe. Ja. Preise wurden nicht genannt. Ich denke, damit wird es stehen oder fallen. Ja, wenn das Teil, auch wenn es noch so schön aussieht, Mondpreise hat, dann war's das. Denke ich mal, also, naja. Gut. Wir wollen mal abwarten. Jetzt mache ich etwas, was ich zwar normalerweise nicht gern mache, aber in dem Fall ist mir es dann doch, liegt mir es doch auf der Zunge, weil es so viele Grabenkämpfe gegeben hat im Internet um das Thema, ja, und zwar im Google Hangouts. Deswegen sage ich es einfach mal. Ich habe es ja gleich gesagt. Google Hangouts ist tot. Ja. Im April wird die nächste API abgeschaltet. Ja. Das heißt zwar nicht, dass es Hangouts dann nicht mehr funktioniert, sondern es ist nur eine API, ja, für andere Entwickler, um Apps zu programmieren, ja, für eine ältere Version von den Hangouts Video Calls. Also es ist nicht jetzt so, dass hier alles abgeschalten wird, ja, um gleich vorzubeugen, dass ich das irgendwie missverstanden hätte. Nein, aber es zeigt, dass immer mehr Hangouts in die Bedeutungslosigkeit geführt wird, wenn es nicht eigentlich schon in der Bedeutungslosigkeit ist, denn diese Hangouts-API abzuschalten ist schon ziemlich gewagt. Viele Apps werden dann nicht mehr funktionieren, ja? Und die Positionierung wird dadurch immer weiter klar. Reine Business-Kommunikation, also das wird positioniert werden, um eben zum Beispiel Videokonferenzen zu machen in Firmen. Und da muss man sich drauf ausstellen, für den normalen Nutzer ist das Teil tot. Und ich sag's euch jetzt auch nochmal, ja, listen to Rio, das ist nur der Anfang. Auch für Business-Bereiche wird es, wenn die Verträge, die gemacht wurden, zur Hangouts-Nutzung auslaufen, wird Google Hangouts einstellen. Und zwar endgültig. Das steht fest. Und ich kann euch nur empfehlen, sucht euch eine andere App. Hangouts ist tot und Hangouts wird nicht wieder auferstehen. Auf dem Massenmarkt waren sie auch noch nie am Leben. Und ja, mehr habe ich dazu nichts mehr zu sagen. Ich werde auch in Zukunft über das Thema Hangouts nichts mehr sagen, weil es einfach nicht mehr relevant ist. Ja. Könnt jetzt auch noch 20 Mal über Google Reader erzählen oder sowas und rumjammern, aber ich bin keine Snowflake. Ja. Man muss einfach sich mal Realitäten stellen und das ist eine davon. Ja. So. End of line. Asus Zenfone AR. Ein Tango-Phone, das sowohl das Google Tango, total bescheuerter Name, ja, und Daydream in sich vereint. Das heißt, Augmented Reality und Virtual Reality zusammen in einem Gerät. Hm? Also ich weiß nicht, wer auf den Namen Tango gekommen ist. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob denen bewusst ist, den Entwickler, dass die Leute da eher an einen Tanz denken als an ein Augmented Reality System. Ja. Aber egal, das ist auch wieder so eine Geschichte, ne? Wie ich eben schon gesagt habe, Marketingabteilung, ne? Google und Marketing, vergiss es. Dennoch ist das Bestreben ja ganz gut und sicherlich haben auch solche Apps wie dieses Pokémon Go, dieses Pokémon Go, habe ich euch jetzt genervt? Ja, natürlich wie das Pokémon Go, ja, ganz klar. Davon profitiert von diesem Projekt, das Google eben auf die Beine gestellt hat damals mit dem Projekt Tango. Und da wäre noch viel, viel mehr möglich. Ich weiß nicht, woran es hängt. Also Augmented Reality halte ich für wesentlich interessanter und wichtiger für die Zukunft als Virtual Reality. Virtual Reality wird eigentlich nur daheim eine Rolle spielen, wenn überhaupt. Während Augmented Reality, ja, definitiv in alle Bereiche vorrücken wird, vor allem in den mobilen Bereich, weil man damit echt was anfangen kann. Eigentlich ist es ein alter Hut. Schon als die ersten Android-Handys herauskamen, auf dem HTC G1, habe ich das schon benutzt. Eine App, die hat sich, glaube ich, Wikitude oder sowas irgendwie genannt. Ja, damit konnte man zum Beispiel an einem Ort, wo man gerade ist, das Display hochhalten und wenn man das zum Beispiel gegen ein historisches Bauwerk gehalten hat, dann wurden Informationen in das reale Bild auf dem Displayscreen eingeblendet und man konnte darüber Informationen finden oder eben sich zum Beispiel auch im Gelände orientieren, wenn da also ein paar Punkte waren, die da eingetragen waren, dann konnte man eben so aussichtsmäßig eben so hinhalten und dann konnte man sehen, ah, das ist der Berg, das ist der Berg, das ist dieser Turm und so, ja, wurde alles eingeblendet. Wunderbar. Irgendwie ging das dann wieder vorbei. Ich habe ja immer gesagt, dieses Wikitude war seiner Zeit viel zu weit voraus. Ja. So langsam kommt wieder das Augmented Reality in das Gespräch, seit Pokémon Go eben. Und man wird da einiges damit machen können. Ich weiß nicht, ob sich das durchsetzt, aber wenn, es gibt jedenfalls wesentlich mehr Potenzial als bei Virtual Reality. Ja. Wesentlich mehr Potenzial, sogar tatsächlich was Vernünftiges kann man damit machen. Ja. Dieses Gerät, dieses AR, wie heißt jetzt nochmal, Asus Zenfone AR, zielt eben darauf ab, ja, und bietet dann entsprechend auch ein bisschen Leistung. Klar, das braucht man. Da gibt es auch strenge Vorgaben, was Daydream wiederum anbelangt. Das hat sie ja auch drin. Da ist nämlich eine Mindestanforderung vorgeschrieben bei von Google. Somit ist das Display 2560x1440 Auflösung recht gut. Ein Snapdragon 821er Prozessor mit 6 GB RAM. Steht hier auch irgendwo wie viel, ein 23 Megapixel Sony IMX318 Kamera. Also von der Kamera auch recht gut, zumindest mal, was die Auflösung betrifft, ja. Was auch interessant ist, es wird über den Lautsprecher offiziell gesprochen von Asus, und zwar ein 5-Magnet-Lautsprecher mit DTS Virtual Surround Sound. Gar nicht schlecht. Das kann man über die Kopfhörer dann erleben, sozusagen. Und es wird ein spezielles Hitzemanagement geben, ja, das also so ein richtiges Kühlungssystem, damit das Zenfone auch quasi kühl bleibt, ja. Interessant, definitiv. Das Ganze, man wird sich mal angucken müssen, wie dann die, auch hier wieder, wie die Real-Life-Daten und Geschwindigkeiten aussehen. Über den Hauptspeicher steht ja jetzt nichts. Übrigens ist das, ist dieses Zenfone AR mit 5,7 Zoll, also ausreichend groß für vernünftiges Virtual Reality. Wird sicherlich da einiges Interessantes geben dafür. Hoffe ich mal, weil Asus ist immer so ein zweischneidiges Schwert, die hauen viel Sachen raus und dann, ja, ist es halt da. Ne? Und dann muss man gucken, dass da auch was passiert mit. Naja. So, das Xiaomi Mi Mix, das war ja in aller Munde sozusagen, ja. Und zwar, das ist dieses bezelfreie Display, also ohne Ränder oben. Ja, nur unten gibt's einen kleinen Rand, oben an der Seite tatsächlich ist wie ein einziger Screen. Und das ist schon ziemlich fantastisch, ja. Keramik-Body, das Ganze. Und somit ist es eins von den futuristischsten und scheinbar besten Telefonen, die man für Geld kaufen kann. Aber leider gibt's jede Menge Schwächen dieses Superphone, und ich weiß nicht, ob da die Erwartungen vielleicht zu hoch waren oder ob man hier tatsächlich den Tatsachen ins Auge sehen muss. Da gibt's massive Schwächen bei der Kamera beispielsweise, auch von der UI her natürlich wieder ein paar Einschränkungen, ja. Ist ja auch eine eigene UI da drauf, und es hat von der Konfiguration jede Menge Probleme. Das könnte man zwar softwaremäßig noch nachholen, aber es ist schon ziemlich ärgerlich. Was man nicht nachholen kann, ist die miese Kameraqualität halt. Ja. Und die Tatsache, dass es eben ohne die übrigens mitgelieferte Hülle so gut wie nicht zu nutzen ist. Weil das Ding ist so glatt, dass es einfach vom Tisch fällt, wenn es einfach hinlegt. Das bewegt sich auf dem Tisch tatsächlich. Und das kennt man auch schon vom Nexus 4. Ja. Aber da ist es noch wesentlich massiver. Und es ist in der Tat so, dass das Teil also extrem schnell zerkratzt. Und auch innerhalb, wenn ich es einmal in die Hand nehme, sieht es aus wie durch einen Wolf gedreht, weil die Fingerabdrücke hinten auf der super glatten, glänzenden Metalloberfläche einfach, also das ist ein Fingerabdruck-Magnet. Ja, unglaublich. Deswegen wird die Hülle auch gleich mitgeliefert, denn man kann es nicht richtig in der Hand halten ohne diese Hülle. Es wird auch nochmal eindrucksvoll in diesem Video gezeigt, der hat es normal in der Hand und es rutscht durch. Da muss man richtig fest zupacken, was natürlich hier besonders schwierig ist, da das ja keine Ränder hat. Das heißt, man muss aufpassen, dass man mit den Fingern nicht aufs Display kommt beim Halten. Ja? Also, ich sag mal so, manchmal haben Rahmen auch einen Sinn. Nämlich, dass man nicht einfach mit den Fingern ungewünscht aufs Display kommt. Ja? Und naja, da muss man halt aufpassen. Übrigens auch ein ganz simples Problem. Der Lautsprecher, also zum Telefonieren, den gibt's ja nicht. Weil dort ist Display. Es gibt ja keinen Rahmen oben, also auch keine Öffnung für eine Hörmuschel. Also wurde das anders gelöst. Das wird durch Vibration an dem Gerät selbst wird es übertragen ans Ohr. Das funktioniert. Nur leider ist es so, dass die Leute in einem ruhigen Raum dann das Gespräch auch komplett mit anhören können. Weil das ist wie eine Freisprechfunktion eigentlich dann. Ja, für die anderen Leute. Auch ein Nachteil. Ja. Ein weiterer Nachteil ist, die Front-Facing-Kamera ist unten. Weil unten ist der einzige Bereich, wo noch ein Rand ist. Und natürlich ist dort dann auch die Kamera verbaut. Ne? Eine ungewöhnliche Stelle, an die man sich erstmal gewöhnen muss, wenn man dann Selfies macht. Außerdem, eins ist garantiert, die Kamera wird immer verdatscht werden mit den Fingern, wenn ich das mal so sagen darf. Da ist immer Fingerschmutz drauf auf der Linse, denn das ist die Stelle, in der man es halt meistens dann hält. Also guckt euch mal das Video an, das hat Mr. Mobile da sehr ausführlich getestet und dann könnt ihr euch selbst davon zu überzeugen, von den Stärken und den Schwächen von diesem Gerät. Ja, ein Honor 6X ist auch offiziell vorgestellt worden auf der CES. Huawei produziert ja das Honor 5X und das 6X, oh, was Namen, ja. Das ist jetzt der Nachfolger davon, ist ein Budget-Phone, ganz klar. Und damit ist es im zwischen Low-End und Mid-Range einzuordnen oder vielleicht, ja, sagen wir mal nicht so böse, ja, sagen wir mal Mid-Range, ja, mit einem 5,5 Zoll Display, 1080p Display, ein Kirin 655 Prozessor, auch da merkt ihr, dass der deutlich von der Nummernzahl deutlich unter dem ist, was momentan als aktuelles, na, sagen wir mal, Flaggschiff angeboten wird, also deutlich unterlegen ist. 3 GB RAM, 32 GB Speicher, okay, gut. Und das war's dann im Prinzip von den großen Daten. Ja, 3340 mAh Akku ist sicherlich gut für diese Displaygröße, wenn einigermaßen gehaushaltet wird da mit der Software. Das weiß ich natürlich nicht. Ja. Kein Fast Charging auf jeden Fall und Micro-USB Anschluss, also kein USB-C bei dem Gerät. Gut, das werde ich jetzt noch nicht als Nachteil, aber trotzdem ist es natürlich bemerkenswert. Ja. Der Preis ist sicherlich sehr, sehr gut, ja, aber dennoch, wenn ich mal überlege, momentan gibt es die Nexus 5X mit aktuellem Android 7.1.1 für unter $249. Ja, und dann denke ich, naja, ist der Preis zwar sehr gut, aber sicherlich nicht das absolute Nonplusultra. Wenn wir jetzt gerade von den vielen Prozessoren gesprochen haben, Qualcomm hat den nächsten Snapdragon-Prozessor vorgestellt. Wie gesagt, nur vorgestellt, den Prozessor, nicht ein Smartphone. Es gibt noch kein Smartphone offiziell zu kaufen mit dem Prozessor drin. Aber der Snapdragon 835 soll deutlich mehr Power bieten als der 820 bzw. 821. Ja. Der 821 war auch relativ schnell. Ja, ist das ist auch der, wo im Google Pixel eingebaut ist und da weiß man, der hat also schon was drauf im Moment. Es ist der immer noch der schnellste verbaute Prozessor, aber das wird sich jetzt eben recht schnell ändern. 27% schneller soll das sein und trotzdem 40% weniger verbrauchen, allerdings weiß ich nicht, gegenüber was er gemessen wird, 820 oder 821. Das geht hier nicht ganz klar daraus hervor, weil der 821 war ja auch wesentlich effektiver als der 820er Prozessor. Ja. Eine kleine Gegenüberstellung vom Snapdragon 835 zu Snapdragon 821 findet man dann in der Tabelle bei androidcentral.com. Ja. Da kann man das sehr schön sehen. Auch hier muss man natürlich warten, bis jetzt ein Smartphone draußen ist mit dem Snapdragon 835, wie das dann in Real Life aussieht. Ja. Man kann von den technischen Daten natürlich schon sagen, dass da mehr zu erwarten ist. Von der Geschwindigkeit her ganz klar. Aber ob es das 27% sind, das mag ich noch dahingestellt sein. Und das mit einem 40% weniger Energieverbrauch ebenso. Ja, da bin ich mir sicher, dass das sehr stark auf die Nutzungsweise ankommt, ja, ob das erreicht wird oder nicht. Ja, das heißt zum Beispiel, ob auf die volle Leistung runtergeschalten werden kann, ja, auf weniger starke Leistung und so weiter und so weiter. Bemerkenswert ist höchstens die GPU, das ist statt ein Adreno 530 beim Snapdragon 821, das ist ein Adreno 540 und da darf man dann erwarten, dass es auch richtig zulangt mit der Grafikleistung für 3D-Spiele beispielsweise, dürfte das dann schon sehr interessant sein. Übrigens, die Speicheranbindung ist exakt die gleiche und das sind eben schon mal grundsätzlich Grenzen gesetzt. Die sind bei beiden gleich, sowohl beim Snapdragon 821 und 835, ja, identisch. Und von daher darf man eben keine Wunder warten. Deswegen halte ich diese 27% für reine Theorie. Mhm. Gut, was das mit dem Quick Charge zu bedeuten hat, da wird es mir wieder Angst und Bange. Quick Charge 3.0 und jetzt bei dem neuen Prozessor Quick Charge 4.0. Oh Gott, nein, Gnade, nicht schon wieder ein anderes Quick Charge. Warum? Ich verstehe das als nicht. Ja. Naja. Bluetooth 5 ist auch vielleicht noch eine interessante Sache, allerdings müssen da natürlich auch die entsprechenden Geräte dafür verbaut werden, jedenfalls der Prozessortyp kann das ja, falls ihr euch jetzt wundert, was Bluetooth mit dem Prozessor zu tun hat, das sind ja alles, also das ist ja mehr als ein Prozessor, das ist im Prinzip ein ganzer Chipsatz oder ein Chip, der eben verschiedene Komponenten beinhaltet, ja. Und deswegen gibt es da auch Unterschiede zum Beispiel zu den Kameras, die er ansteuern kann, etc. Also dieser ganze Bausatz sozusagen, ja, sagt das dann eben aus. Ja. Der eigentliche Prozessor ist ja dann hier eine zum Beispiel 4 2,45 GHz Cryo-Prozessoren, 280 Kernen übrigens, ja, also wenn man das so sagen kann, ich sage das nicht, das ist natürlich im Prinzip ein 4 CPU-System, ja, und dann eben nochmal 4 CPUs für 1,9 GHz Cryo 280, also welche, die geringer getaktet sind, ja, damit eben nicht zu viel Power verbraucht wird, wenn das Gerät in einem Low-Energy-Modus ist, beziehungsweise eben, wenn nichts gemacht wird damit. Genauso ist es übrigens auch beim Snapdragon 821. Ja. Plus, dass er statt 4 immer 2 Paare davon hat. Ja, gut, der Rest werden wir dann sehen. Aber ich denke, man kann getrost sagen, also Snapdragon wird weiterhin die Top-Prozessoren liefern können, aber man darf keine Hexerei jetzt erwarten gegenüber dem 821. Ob das zum Tragen kommt in der Praxis, glaube ich eher nicht, denn andere Komponenten, wie zum Beispiel Speicher, verfügbarer Speicher und so weiter, wird wesentlich stärker das Gerät beeinflussen. Oh. Android 7.1.1 Security Patch vom 5. Januar. Unglaublich, ich habe ihn am 4. Januar bekommen. Hat Google die Zeitmaschine entwickelt? Endlich, damit auch endlich die Leute die Updates bekommen, ohne sich zu beschweren. Unfassbar. Und dann kriege ich dieses Update auch noch. Also ich muss schon sagen, als Pixel-Benutzer, ja, fühlt man sich bei Google jetzt richtig wohl. Seit ich das Pixel gekauft habe, ja, kriege ich alle Updates und Neuerungen meistens ganz früh. Während ich vorher immer einer von den Letzten war, der alles bekommen hat. Ja. Also, ja, ich meine, das kann reiner Zufall sein. Ne? Aber wir wissen ja, dass die Updates beim Google Pixel sowieso schnell ausgeliefert werden. Und somit war es dann tatsächlich so, es kann Witz, dass ich am 4. Januar bereits das 5. Januar Security Update bekommen habe. Ist zwar nichts jetzt wirklich Unwahrscheinliches, weil das muss ja datiert werden, ja, aber trotzdem muss ich dann sagen, ziemlich fix ausgeliefert worden. Ne? Sehr gut. Also ich habe natürlich auch einen Beweis-Screenshot gemacht, ja, ganz klar. Nicht schlecht. Aber damit ist auch das Security-Update für Januar eben draußen. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Ja. Und da hat man auf jeden Fall schon ein gutes Gefühl dabei. Ja. Chromecast Powerpack habe ich mir zusammen gezimmert. Ganz schnell. Ja. Ich habe einfach keine Lust mehr gehabt, hier immer weitere Komponenten hinzuzuplanen. So, da habe ich das ganz einfach ruckzuck gemacht mit meinem Lipai-Verstärker, den ich noch rumfliegen habe. Ja. Zwei Boxen, die ich aus dem Keller gegramt habe, aus meinen Rave-Party-Zeiten, ja, wo ich öfters mal spontan Rave-Partys veranstaltet habe. Ja. Die Boxen, die sehen zwar nicht so stark aus, aber die können was. Die sind laut, Leute. Die sind so laut. Ja. Und die haben einen Bums drin. Boah, nicht schlecht. Und der Lipai-Verstärker reizt die zwar nicht ganz aus, aber ist laut genug, um hier den Tisch zum Wackeln zu bringen, und im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und da wird ein Chromecast, habe ich da dran gemacht, und somit habe ich eigentlich nur zwei Stecker. Ja, doppelt, beziehungsweise, ja, drei Versteckdosen ist da dran. Allerdings so eine kleine, das heißt, ich stecke einfach einen Stecker rein, zack, und los geht's. Da muss ich nur warten, bis es sich ein Zweifer eingebucht hat, und schon kann ich loslegen. Wie gesagt, der Sound ist also brutal krass. Ja. Ich musste allerdings eins ändern. Ich habe festgestellt, als ich den Chromecast mit dem mitgelieferten grünen Kabel, Chromecast Audio, einfach dort reingesteckt habe in den Lipai, die Boxen zusammen mit dem Verstärker waren alles andere als entstört. Das heißt, ich habe die Wi-Fi-Signalübertragung extrem laut gehört. Also es war unmöglich, dort was Vernünftiges damit zu machen. Ja. Und da musste ich ein bisschen tricksen. Ich habe dort statt den Klinkenstecker jetzt die Cinch-Buchsen benutzt und habe den auf die andere Seite der Boxen mit einem kleinen Cinch zu Klinkensteckerkabel gemacht und dort eben den Chromecast angeschlossen, so dass der Chromecast weit weg von den Anschlüssen der Boxen und vom Verstärker ist, soweit wie es geht. Und siehe da, perfekt, keine einzige Störung mehr. Und ja, gleichzeitig, da dort die Stromkabel nicht sind, die sind ja jetzt auf der anderen Seite, wird auch der Empfang dann von dem Audio Chromecast deutlich besser sein. Ja, und somit funktioniert das Teil dann auch. Ja, ja, was wollte ich da nicht alles machen? Ne? Separates Powerpack reinmachen. Ja? Ein kleinerer Verstärker mit 5 Volt reinmachen. Dann ein USB-Netzteil, das beides versorgt, sowohl Chromecast als auch den 5 Volt Mini-Verstärker zusammen. Ja? Das Problem ist, wenn man so viel plant und bastelt und machen muss, dann macht man es irgendwie gar nicht mehr, wenn man keine Zeit hat. Also habe ich mir das einfach so zusammengefriemelt und das Ding hält. Das ist jetzt ein kompakter Block, mit dem ich ja einen Tisch leer fegen kann. Also mehr braucht man nicht. Ja, so laut höre ich die Musik eh nicht. Ich habe ziemlich empfindliche Ohren. Von daher, ja, ist okay. Ja, und dann könnt ihr euch mal überlegen, ne, wie das möglich ist, dass ich Rave-Partys gemacht habe und immer noch so extrem empfindliche Ohren habe, dass ich den Fernseher leiser stelle als also dass die Leute das gar nicht mehr hören. Also ich gucke Fernsehen in einer Lautstärke, wenn da Leute reinkommen, sagen, also, warum hast du denn keinen Ton am Fernsehen? Aber das kommt daher, weil ich bei den Rave-Partys Gehörschutz getragen habe. Ne? Bing! Ne? Diese Stöpsel sind Gold wert. Gut, also das Powerback ist in Funktion. Ja. Und viel Musik höre ich trotzdem nicht. Komisch, ne? Hyundai, immerhin, gehört zu denen, die den Google Assistant unterstützen. Immerhin etwas, ein Lichtblick. Denn Hyundai hat bekannt gegeben, dass sie mit dem BlueLink-Service den Google Assistant jetzt integrieren. Das heißt, wenigstens kann man sein Hyundai, wenn man denn ein Hyundai hat mit diesem BlueLink-System, ja, und der neuesten Version und wahrscheinlich auch dem neuesten Auto, kann man dann eben den Google Assistant nutzen, um das Auto, die Autofunktion, also die, die entsprechenden Audiofunktionen beispielsweise, Internetzugang und so weiter, und im Auto eben mit dem Google Assistant zu steuern. Das bedeutet auch, dass man Zugriff hat und Fragen stellen kann mit dem Assistant, ja. Aus dem, in den USA zumindest. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt in Deutschland jemals rauskommen wird, das System. Man kann die Klimaanlage damit kontrollieren, also zum Beispiel sagen, setze die Temperatur auf 20 Grad, bumm, und dann wird die Raumtemperatur 20 Grad im Auto, nicht schlecht, ne? Dann eine Zielsuchfunktion für das Navigationssystem. Man kann die Türen schließen und öffnen, ja, mit dem Assistant. Man kann auch sein Auto suchen lassen mit dem Assistant, nicht schlecht. Also wenn man am Parkplatz steht, ne? Navigate me to my car. Ja, und schon wird man zu seinem Auto geführt, nicht schlecht. Dann es gibt noch einen Enhanced Roadside Assistant, das heißt, da wird also ein spezieller Hilfe-Service angeboten über diesen Google Assistant, und man kann auch falls das Auto gestohlen wird, kann man das auch mit Hilfe dieses Systems leichter orten. Also man könnte es hier theoretisch zumindest, ja, sogar bis auf wenige Meter genau orten und entsprechend dann die Informationen zum Beispiel an die Behörden weiterleiten, dass die dann zugreifen können. Ja. Ob und wie das dann funktioniert, weiß ich nicht. Wir werden es wahrscheinlich gar nicht so erfahren, denn zumindest einiges dieser Systeme wird in Deutschland nicht funktionieren. Wäre natürlich schön, wenn sie sowas bringen würden, also der Roadside Assistant und Stolen Vehicle Recovery. Da bin ich skeptisch. Ansonsten wäre es zumindest gesetzlich möglich, denke ich. Ja. Was zum Beispiel in den USA erlaubt ist, was in Deutschland nicht erlaubt ist, man darf das Auto starten in den USA. Das heißt, da gibt's auch schon andere Systeme mit Smartphone-Apps, wo man dann die Autos mit dem Smartphone starten kann, den Motor starten kann. Ja? Das ist zum Beispiel in Deutschland nicht erlaubt. Im Moment jedenfalls noch nicht. Ja. Tja, Luxus und so, das geht ja gar nicht. Ne? Hauptsache, dem deutschen Gesetz ist Genüge getan. Ja, Luxus, ja, was brauchen wir nicht. Ja, hä? Naja, auf jeden Fall finde ich schön, dass das Hyundai macht, und das ist zumindest ein Lichtblick für den Assistant diese Woche. Aber das wird alleine nicht reichen. Ja, selbst wenn das Toyota machen würde, wird es nicht reichen. Und Toyota, die machen was komplett Eigenes. Android 7.1.1 Update für das Nexus 6 ist nun verfügbar. Ja. Ich habe letzte Woche schon drüber gesprochen, das war schon angekündigt. Jetzt geht's los, jetzt wird's schon ausgeliefert, ja. Und wer hat's schon, weiß ich, aber wenn ihr es noch nicht habt, müsst ihr es demnächst bekommen. Und das ist wirklich ein Qualitätsmerkmal, sage ich mal, dass das Nexus 6, muss ich sagen, es geht nicht um das Nexus 6P, sondern um das Nexus 6, dass das immer noch das Android 7.1.1 bekommt und damit die Presse mal wieder Lügen straft, die vorher so schlimm geschrieben haben, so dass das Nexus 6 komplett abgenommen gemeldet wäre, ja, und dass da, dass das verwaist wird, und wegen dem Prozessor gibt's sowieso kein neues Android dafür, kann gar nicht sein. So, und jetzt, was machen sie? Sie bringen es raus, Android 7.1.1 auf Nexus 6, und zeigen somit mal wieder der kritischen Presse den Stinkerfinger. Ja, da freut man sich nicht nur bei Google, denke ich. Gut, Community-Sachen gibt's ja nicht, deswegen komme ich gleich zur App der Woche. Diesmal hat es ein Flipper-Spiel gemacht hier. Jawohl, Flipper, nein, nicht der Delfin, sondern ein Pinball. Star Wars Pinball 4. Und wie ihr euch schon vom Namen her denken könnt, spielt das Ganze im Star Wars-Universum, und das geht richtig zur Sache. Ein ganz, ganz toller Flipper. Ich habe zwar jetzt tatsächlich nur bisher die das Imperium schlägt zurückgespielt, aber ich kann euch sagen, schon allein dieser, der in der kostenlosen Version mit dabei ist, Flipper, ist einfach fantastisch. Ja, richtig genial. Und mit allen Soundeffekten, es werden Original-Samples aus einem Film verwendet. Ja, die Effekte sind sehr gut gemacht worden. Es gibt immer viel Abwechslung. Ja, also es ist bei weitem noch nicht alles. Ich habe mehrere Stunden gespielt, bei weitem noch nicht alle Effekte gesehen. Bei weitem noch nicht. Aber wenn da so Darth Vader dann auf einmal aus dem Flipper heraus erscheint und als kleine Figur quasi, als Holoprojektion da oben rumturnt, ja, und die Macht auch hin und wieder mal anwendet an den Ball, ja, dann ist das schon wirklich fantastisch, ja. Da kommt sofort Star Wars Feeling auf und sofort ein ganz, ganz tolles Pinball Feeling. Leider ist es so, dass ich nach dem Umstieg hier auf dem Nexus, Entschuldigung, auf dem Google Pixel XL, ja, der Spielspaß immer so ein bisschen getrübt ist, weil es ein ganz einfaches Problem gibt. Das Display ist zu klein mit dem 5,5 Zoll. Mein Daumen, dann braucht man zwei Daumen, ja, rechts, links natürlich, ja, deckt dann schon ein guter Teil vom Bildschirm ab. Das heißt, oftmals ist der Ball hinter beim Daumen. Ja, das ist natürlich total blöd. Man kann es ein bisschen abmildern, indem man den Flipper dreht, ja, in den Landscape-Modus. Allerdings hat man da auch wieder eine andere Grafikansicht. Ja, also hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Ja. Ich würde es lieber in der Porträtansicht spielen, aber einfach größer. Ja. Das heißt, ich werde es wohl dann auf dem Tablet spielen, auf dem 8-Zoll-Tablet, da wird es dann einiges besser sein. Warum ich es auf dem Pixel installiert habe, es braucht schon ein bisschen Power mit den ganzen Effekten, ohne dass es ruckelt, und wer Pinball schon gespielt hat, der weiß, dass Ruckeln absolut katastrophal ist, ja, wenn der Ball auf einmal ruckelt, während er die perfekte Flugbahn hat, dann kommt man dermaßen aus dem Konzept, dass man meistens eben den Ball versemmelt. Ja, das heißt, man drückt zum Beispiel zu früh drauf oder zu spät, ja, auf den Flipper, und dann ist es nicht der Effekt, den man wollte. Naja, wie gesagt, The Empire Strikes Back ist vorhanden. Man kann per In-App-Purchase, ja, auch die Flipperboards Star Wars Episode 6, Return of the Jedi, Darth Vader, Starfighter Assault, Star Wars The Clone Wars und Boba Fett freischalten lassen. Ja, also Abwechslung genug. Ja, The Clone Wars würde mich auch sehr, sehr interessieren, weil ich mag The Clone Wars. Aber, naja, gut. Wie gesagt, das sind In-App-Purchases. Schon mal gar nicht geguckt, wie viel das eigentlich kostet. Ich kann es leider jetzt nicht starten. Sonst wird hier wahrscheinlich zu viel Sound gespielt. Kann ich nicht so schnell wegmachen. Und ich kann das sagen, Lucasfilm und Disney, also da am besten keine Soundfetzen in den Netcast nehmen, sonst könnt ihr das nicht mehr auf YouTube hören dann. Ja. Also ich bin überrascht, die Grafik ist super gut, die Soundeffekte ebenfalls genial, die Melodie ist auch natürlich vorhanden, klar, die Star Wars Music im Hintergrund, ganz klar, und das alles in allem macht es zu einem wirklich super Pinball Spiel, eines der besten, die es gibt auf Android, und deswegen klipp und klar, May the Force be with you. Ja, Star Wars Pinball 4 kostenlos zu bekommen mit diesem einen Board, The Empire Strikes Back. Und da muss man schon dankbar sein, dass ausgerechnet Empire Strikes Back, einer der besten der Star Wars Filme, kostenlos hier drauf ist. Stellt euch mal vor, ihr kriegt nur das Board, so kostenlos Board mit Jar Jar Binks. Ja, das wäre zum Beispiel gemein. Wobei, ich mag Jar Jar Binks, ja, ich gib's zu, ich mag Jar Jar Binks. Genau. Jo, und damit sind wir auch am Ende für heute vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Google Plus Uncast um der Suche eingeben. Dort die Uncast Community. Das ist die richtige Anlaufstelle. Auf YouTube findet ihr natürlich den Uncast auch bei The Netcast, die Uncast Playlist. Und wenige Links und Informationen findet ihr unter uncast.thenetcast.com uncast.thenetcast.com und bitte da immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcasts.com mit S hinten, sonst landet ihr woanders. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.